Ich fahre jetzt diesen Privatweg nicht mehr weiter rein, aber wenn man schaut, bis zum Wäldchen hinten war ursprünglich der Suchraum Wedfeld ausgewiesen. Diese Flächen hier sind mittlerweile aus der Planung raus. Also ursprünglich 280 Hektar, dann hat man es zwischendurch mal auf 200 Hektar verkleinert und im Augenblick als der augenblickliche Bebauungsplan sind 35 Hektar. Genau, ein Zentel. Oh ja. Ja, insofern hat das schon ein bisschen was bewirkt, unser Unternehmen, auch wenn wir jetzt nicht alles völlig verhindern konnten. Mhm. Also es hat schon Wirkung gezeigt. Gut, sollen wir weiter? Ja. Mhm. Zur alten Schule zurück? Ja. Mhm. Das ist unglaublich, diese Stadt hat eine Anziehungskraft. Was beschissene...